Morgens 6 Uhr in der Früh. Dein Wecker, er macht Krach. Das ist dir so egal wie nie. Denn du lagst sowieso noch. Eines klar, dass alles vergänglich ist und ob du keine Ausnahme bist, zeigt dir es nichts mehr, wie es war. Und schreit dein Herz und schreit dein Herz. Und schreit dein Herz und schreit dein Herz. Und schreit dein Herz, seit du weißt, dass auch du eines Tages sterben musst. Du erträgst sie nicht den Schmerz. Und es wird dir langsam bewusst, dass du dir alles, was du tust, und nach alles, was du planst, aufgrund der Nichtigkeit des Geins, damit du dich sparen kannst. Du hast dein Leben als eine Straße gesehen, die irgendwann zu Ende ist. Keine Chance zu stoppen oder umzudrehen, weil du in einem Auto ohne Bremsen sitzt. Und schreit dein Herz, und schreit dein Herz. Und schreit dein Herz, und schreit dein Herz. Und schreit dein Herz, seit du weißt, dass auch du eines Tages sterben musst. Du erträgst sie nicht den Schmerz. Und es ist dir langsam bewusst, dass du dir alles, was du tust, und auch alles, was du planst, aufgrund der Nichtigkeit des Seins, damit für dich sparen kannst. Dass du dir alles, was du